ich danke dir für diesen schönen Tag, für das alles hier, was mir passiert, was ich so mag. Lieber hab ich das schon als die Trübsal von gestern. Ja, die hat mir gar nicht gut getan. Und ich sage es ganz einfach, danke dafür. Lichtblicke habe ich so gerne. Ich schaue wirklich darauf, ich brauche einen guten Moment. Etwas zu sein, etwas zu haben, das ist doch nicht ein Schaden. Lieber Gott, ich danke dir dafür. Lieber Gott, ein bisschen was hab ich doch auch noch zu meckern. Ich will doch nicht alles tun, was ich tun soll. Ich will mir etwas aussuchen dürfen, etwas Eigenes für mich will ich finden und will nicht machen, was die anderen von mir erwarten. Will nicht im Garten liegen, will nicht sterben. Nein, ich will nicht machen, was ich soll. Ich find das alles gar nicht so toll. Ein bisschen, was muss ich halt auch meckern. Lieber Gott, ich sag Dankeschön, denn heute weht ein frischer Wind. Etwas Schöneres kann ich nicht finden. Er streichelt meine Haut. Ich grüße dich, oh guter Gott, ich find das super. Ich habe etwas davon, du hast es sicher schon gemerkt. Ich bin doch nicht dafür da, das Leben nicht ernst zu nehmen. Ich habe es gerne, es ist wie mein Brot. Das Wasser, das ich trinke, stinkt nicht. Das Brot, das ich esse, schmeckt gut. Lieber Gott, ich danke dir für das alles hier, was ich habe, was ich bin. Es kommt mir wirklich in den Sinn, Danke zu sagen. Ich will mich mit dir gutstellen, ja, ich will mich mit dir vertragen. Darum sage ich's jetzt, ich muss es aussprechen, das, was mir nicht passt. Ich muss auf Kotzen dürfen gehen und ich muss dich auch verstehen. Muss dich auch verstehen. Du kannst nicht einfach machen, was du willst. Das muss verständlich sein. Lass mich nicht allein. Lass mich nicht allein. Guter Gott, ich sag danke dafür. Du hältst zu mir. Du lässt mich nicht allein, bin ich auch noch so klein. Ich sag danke dafür. Ich weiß, ich kapiere nicht alles, was du tust. Aber das muss ich auch nicht. Dankeschön, egal was es bedeutet. Dankeschön, egal was ich auch kann. Das Leben ist lang, Dankeschön dafür. Es ist so gut. Ich spüre Liebe in meinem Blut. Spüre Liebe in meinem Herzen. Egal wie es mich auch tut, Schmerzen. Möchte ich dir sagen, möchte mich mit dir vertragen, möchte bei dir sein und mit dir singen, lachen, springen, Dinge machen. Lieber Gott, ich sag Dankeschön dafür. Dankeschön dafür.